Der amerikanische Soziologe Thorsten Veblen begreift die Entstehung einer wohlhabenden Klasse als das einschneidende Moment, in dem in einer Gesellschaft Konkurrenz entsteht. Völker, die keine wohlhabende bzw. vornehme Klasse haben, beschreibt Veblen als friedlich, sesshaft, arm. In Deutschland bildete sich diese vornehme Klasse im 16. Jahrhundert durch den Handel mit Waren in den Städten heraus. Mit zunehmendem Wohlstand gewann das städtische Bürgertum in den folgenden Jahrhunderten immer mehr an Selbstbewusstsein, gerade gegenüber dem ländlichen Adel. Die Bedeutung der Lohnarbeit wuchs. Zugleich setzten sich die Lehren Martin Luthers und der Reformatoren immer weiter durch. Luther hatte gegen den Klerus aufbegehrt, der sich an den Gläubigen bereicherte. Den neuen Dogmen zufolge konnte irdisches Handeln nicht beeinflussen, ob ein Mensch nach seinem Tod Erlösung finden würde oder nicht. So hielt Luther die Praxis der Mönche, sich selbst zu geißeln und ein möglichst sündenfreies Leben zu führen, für Unsinn. Ob man Ablassbriefe kaufte oder den Armen zu essen gab oder zur Beichte ging, alles, was zählte, war der Glaube selbst. Luther stellte Riten in Frage, die der Katholizismus zur Sündenvergebung eingerichtet hatte. Die Vergeltung von Sünde fand nicht mehr nur in der Hölle statt, sondern in der Welt. Man musste sich also einerseits permanent vor Gottes Zorn fürchten und konnte sich andererseits nicht sicher sein, ob man am Ende errettet würde.